Nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein, wie es mit Friedrich Merz und der CDU weitergeht. Zunächst in beratender Funktion soll er in Zukunft in die Parteiarbeit der Christdemokraten eingebunden werden. Das berichtet die Zeitung Die Welt und beruft sich dabei auf ein Telefonat zwischen der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem ihr im Rennen um die Merkel-Nachfolge an der Spitze der Partei unterlegenen Merz. So soll der 63-Jährige Mitglied im Beraterkreis Soziale Marktwirtschaft werden. Das dürfte vor allem diejenigen in der CDU freuen, die Merz als CDU-Vorsitzenden wollten, damit der Wirtschaftsflügel der Partei wieder mehr Gewicht bekommt. Außerdem soll der Vorsitzende der Atlantikbrücke an führender Stelle, wie die Welt schreibt, sich um das Thema Zukunft der transatlantischen Beziehungen kümmern. Und zusätzlich soll Merz auch in die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms der CDU mit eingebunden werden.